Ausländische Politiker würdigen die unvergänglichen Verdienste des Genossen Kim Jong-il um den Parteiaufbau. Der Vorsitzende des Volksbundes von Bangladesch, der Vorsitzende des Zentralen Rates der Partei der Vereinigten Republik des Volkes, Kirgisel Kirgisistans, der Generalsekretär der KP der Demokratischen Republik Kongo und weitere Politiker in verschiedenen Ländern betonten, Genosse Kim Jong-il habe die Partei der Arbeit Koreas zu einer Partei aufgebaut, die mit den Volksmassen feste Geschlossenheit bilde und verantwortungsbewusst für das Schicksal des Volkes, dem Volk treu diene. Kim Jong-il habe die Songun-Politik als einen grundlegenden Politikstil des Sozialismus begründet und die Partei der Arbeit Koreas zu einer führenden politischen Organisation für die Erfüllung der Sache der Songun-Revolution weiter verstärkt und entwickelt. Seine Verdienste um den Parteiaufbau würden im Herzen der Menschheit ewig unvergessen bleiben.